Das sind die aktuellen Themen. Stadtrat entscheidet über Kreisel, Breitbandausbau im Landkreis Nienburg und HSG holt 7. Sieg in Folge. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. In der heutigen Sitzung des Nienburger Stadtrates fällt die Entscheidung über den Bau eines zweiten Kreisverkehrs im Stadtteil Nordertor. Die Pläne des Rates stießen zuletzt bei der Bevölkerung auf starke Kritik. Kriminalhauptkommissarin Gabriela Milke sagte auf Nachfrage, meine Kollegen aus dem Sachgebiet Verkehr sehen in einem Kreisel Vorteile, da die Leistungsfähigkeit und die Übersichtlichkeit gesteigert wird. Ausführliche Ergebnisse zum heutigen Abend hören Sie morgen in der laufenden Sendung. Erst vor wenigen Wochen brachte die Bundesregierung ein Förderprogramm für den Internetbreitbandausbau auf den Weg. Es sollen bislang unterversorgte Gebiete mit mindestens 50 Megabytes pro Sekunde an das Internet angeschlossen werden. Weiße Flecken auf der Landkarte sollen möglichst schnell verschwinden. Im Landkreis Nienburg gäbe es allerdings noch einige von diesen, so der hiesige CDU-Bundestagsabgeordnete Mike Beermann. Also wir haben natürlich hier bei uns im Landkreis Nienburg als Flächenlandkreis schon noch die ein oder anderen weißen Flecken. Die Kreisstadt Nienburg und Teile von Marklohe wurden ja sozusagen schon von der Telekom versorgt, da müssen wir jetzt nicht unbedingt mehr hingucken, aber die anderen Bereiche sind schon eben noch unterversorgt und deswegen haben wir, glaube ich, hier bei uns im Landkreis Nienburg doch schon eine etwas größere Herausforderung, aber der Landkreis hat sich da Gott sei Dank auch schon auf den Weg gemacht und mit Landrat Kohlmeier und mit Thomas Schwarz, da auf jeden Fall, glaube ich, zwei Personen, die sich da auch aktiv drum kümmern. Der starke Regen am vergangenen Sonntag hat einen Feuerwehreinsatz in Warpe gefordert. Bei einem ortsansässigen Gastronomen stauten sich vermutlich aufgrund eines verstopften Abflussrohrs große Mengen Wasser auf dem dahinterliegenden Parkplatz. Vor Ort pumpten die Feuerwehrkräfte das angestaute Wasser auf ein benachbartes Feld. Von dort aus konnte das Wasser in den Bücker Mühlenbach ablaufen. Eine mögliche Gefahr konnte somit verhindert werden. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Am Samstagabend konnte die HSG Nienburg den 7. Sieg in Folge in der laufenden Handball-Oberliga-Saison verbuchen. Gegen den VfL Wittingen siegte Schwarz-Rot mit 29:24. Es sah aber lange Zeit nicht nach einem Sieg für die Nienburger aus. Erst in den letzten Minuten gestaltete die Mannschaft um Konstantin von Müller und Sebastian Heller das Ergebnis deutlicher. Jeder Sieg ist wichtig. Ja, ich denke mal, dass wir mit einer falschen Einstellung reingegangen sind und uns dann gefangen haben zum Schluss. Und dann haben wir alle wieder an einem Strang gezogen und das hat dann den Sieg ausgemacht, würde ich sagen. Ich glaube, dass wir nicht vernünftig in der Abwehr standen, beziehungsweise die Rückraumakteure oder den einzigen Rückraumakteur da wirklich nicht wirklich unter Kontrolle gekriegt haben. Und deswegen sind wir eigentlich, würde ich sagen, glücklich, zum Ende halt verdient, aber doch glücklich mit dem Ergebnis zufrieden zu sein. Ja. In der Tabelle steht die HSG Nienburg ohne Berücksichtigung der Punktstrafe aus der Vorsaison aktuell auf Rang 3. Danke, Philipp. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.